Der amerikanische Journalist Andrew Marantz schildert in seinem Buch Antisocial, Online Extremists, Techno-Utopians and the Hijacking of the American Conversation, wie im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 eine sehr kleine Anzahl politischer Agitatoren mit gezielten falschen Erzählungen über Hillary Clinton einen immensen medialen Erfolg erzielen konnten. Nur wenige hundert Trumpisten, darunter neben ideologischen Überzeugungstätern auch einige eher unpolitische Hochstapler, instrumentalisierten erfolgreich die zwei Ebenen der narrativen Identitätsbildung. Die individuell gamifizierte und die tribalistisch-politische. Jeden Morgen trafen sie sich in einem Chatraum, besprachen die Nachrichtenlage und mögliche Spins, normativ aufgeladene Deutungen zugunsten oder zu Ungunsten einer Partei, um den Demokraten und ihrem Personal am Zeug zu flicken. Meistens griffen sie Gerüchte, Satire, Spinnereien aus den hintersten Ecken des Netzes auf, zum Beispiel die verschiedenen Falschbehauptungen rund um die Verschwörungstheorie #Pizzagate und verabredeten einen bestimmten Vorwurf unter einem sorgsam ausgewählten Hashtag zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem bestimmten Netzwerk zu pushen, also orchestriert Beiträge dazu zu posten. Sie wussten, Anhänger des eigenen Lagers würden früher oder später auf jeden noch so absurden Irrsinn aufspringen, wenn man nur genug Aufmerksamkeit darauf lenkte. Und die Übernahme einer Story durch ein größeres Newsportal oder sogar durch Trumps Haussender Fox News war dann nur eine Frage von genug Bass. Fußnote. #Pizzagate. Führende Demokraten seien an einem Kinderschänderring beteiligt, dessen Zentrale unter einer bestimmten Pizzeria in Washington liege. Diese hat jedoch nicht einmal einen Keller und auch sonst ist alles daran ausgedacht. Mehr dazu in Kapitel 7. Ende der Fußnote. Auf diese Art konnten immer wieder völlig ausgedachte Fake News über Hillary Clinton und andere sogar bis in die Qualitätsmedien vordringen, die die virulentesten Fakes wenigstens als solche entlarven mussten. Somit konnten diese gezielt gestreuten Märchen auf jeden Fall den Ton des US-Wahlkampfs beeinflussen und vielleicht sogar seinen Ausgang.